macht euer Herz weit. Weit, dass ihr empfangen könnt, was Gott euch geben will. Wie sagt Astrid immer? Fit, frisch, fromm, fröhlich, frei. Jung, dynamisch, fit, aktiv. Jung, dynamisch, fit, aktiv. Amen. So. Also lange vor Ostern wurde ich inspiriert durch ein Wort, das eigentlich zur Ostergeschichte, heißt es Geschichte, zu Ostern, ja, einfach zu Ostern gehört. Aber jetzt ist es ja ganz frisch, weil wir von Ostern herkommen. So, und da steht in Johannes 18, als Jesus zum Verhör vor Pilatus stand, sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Weil Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ihr kennt ja die Geschichte. Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Weißt du, und wir leben jetzt in einer Zeit, wo Dinge geschehen, wo viele nicht mehr wissen, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Und wo wir uns selber oft fragen, kann das noch wahr sein? Oder ist es wirklich wahr? Also es ist jetzt eine Zeit, wo es so, so sehr wichtig ist, dass wir wirklich die Wahrheit kennen. Und alles andere ist gar nicht so wichtig. Gar nicht so wichtig. Aber die Wahrheit ist wichtig. Also Pilatus hat die Antwort nicht abgewartet. Aber das können wir uns nicht leisten. Um nicht von den Lügen eingefangen und irregeführt zu werden in der Zeit, müssen wir einfach die Wahrheit kennen. Und Jesus spricht, ich bin dazu geboren. Und mir ist so bewusst geworden, wenn Jesus sagt, ich bin, dann spricht der Ich Bin. Also der Ich Bin, wo damals, als Gott Mose berufen hat, im 2. Mose 3 lesen wir das, fragt Mose Gott, was soll ich ihnen sagen, wer mich gesandt hat? Und da antwortete Gott ihm, ich bin, der ich bin. Sag ihnen, der ich bin, hat mich gesandt. Und dieser ich bin, also Gott, sandte seinen Sohn, Jesus Christus, um sich selbst, den einzig wahren Gott, vorzustellen. In Johannes 14, als Jesus mit den Jüngern spricht, also so zu seinem Abschied, dass er zum Vater geht, um eine Stätte zu bereiten, sagt er, dahin wisst ihr den Weg. Und Thomas spricht, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist schon mal eine grundlegende Wahrheit, die wir wissen müssen, die wir kennen müssen, auf der wir stehen müssen und nichts anderes zulassen. Niemand kommt zum Vater außer durch Jesus Christus. Und dann steht in Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. wenn ihr mich erkannt habt, den ich bin, wenn ihr erkannt habt, wie ich lebe, wie ich denke, wie ich liebe, wie ich handle, wenn ihr das erkannt habt, werdet ihr auch den Vater erkennen. Und in Johannes 10,15 spricht Jesus darüber, wer er ist und sagt: Ich bin der gute Hirte und lasse mein Leben für die Schafe. Und in Vers 30: Ich und der Vater sind eins. Und das Wort, die Wahrheit, sagt uns so deutlich, dass Gott und der Vater und Jesus, der Sohn, eins sind. Jesus ist der treue Zeuge hier auf der Erde und der Beweis dafür ist, dass er sein Leben gab. Er hatte Liebe bis zum Tod, über den Tod hinaus. Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist unser Leben. Und an dieser Wahrheit kommt keiner vorbei, weil keiner an Jesus vorbeikommt, da Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Und wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist eine Wahrheit, die Wahrheit, auf der wir stehen müssen und nicht weichen. Weil es gibt viele, sogar Verkündiger des Wortes Gottes, die sagen, so streng kann man das heute nicht mehr sagen. Gott liebt alle Menschen. Es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit kennen und darum können wir uns nicht leisten, wie Pilatus, der Wahrheit den Rücken zu kehren. Wir müssen der Wahrheit nachjagen, so wie wir der Liebe nachjagen. Jagt der Liebe nach mit allem Eifer und mit demselben Eifer müssen wir der Wahrheit nachjagen. In Johannes 17 betet Jesus für seine Nachfolger. Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Weißt du, er hat uns durch das ein für alle Mal gültige Opfer seines Leibes geheiligt. Weißt du, er hat in sich, in seinem Leib, die Lüge besiegt, zu Tode gebracht. Er hat die Lüge entlarvt und zu Tode gebracht. Und die Wahrheit hat den Sieg. Die Wahrheit hat gesiegt und ist die Wahrheit. Und Gott will uns frei haben. Er will uns frei haben aus jeder Wüste, aus jeder Knechtschaft, aus jedem Leiden, aus jeglichem Tod durch seine wunderbare Wahrheit. Er will nicht, dass wir irgendwo rumhängen, dass wir irgendwo noch einen Mangel haben, dass noch irgendwas nicht der Wahrheit entspricht. Und in Johannes 8 sagt Jesus zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und es gilt auch uns. Als wir zum Glauben kamen an ihn, hat er uns seinen Geist, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet. Den Geist der Wahrheit hat er uns gegeben. Er hat dafür gesorgt, dass wir die Wahrheit erkennen können. Er hat alles vollbracht, alles für uns vorbereitet. Er hat uns fähig gemacht zu erkennen, die vollkommene Wahrheit, um vollkommen frei zu sein. Der Geist der Wahrheit, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und so erkennen wir, die Wahrheit ist klar. Und die Wahrheit ist Gott Vater, der ich bin, die Liebe, Gott Sohn, der Zeugnis gab auf dieser Erde und Gott, der Heilige Geist, der unserem Geist Zeugnis gibt. 3 und 1 verschmolzen. Und dann erkennen wir, wir werden in dieser Wahrheit erkennen, dass wir so verschmolzen sind mit ihm, in Christus verschmolzen, 1, unzertrennbar, aus der Wahrheit, in der Wahrheit, damit wir seine Stimme hören. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und wir sind aus der Wahrheit und hören seine Stimme. Und heute ist es genauso wie damals bei Pilatus. Wir haben die Wahl, Wahrheit oder Lüge. Und obwohl wir uns schon für die Wahrheit entschieden haben, haben wir doch täglich Situationen, wo wir vor der Wahl stehen, Wahrheit oder Lüge. Und wir müssen uns in dieser Situation immer bewusst machen, wem glauben wir? Wem glauben wir? Wessen Geisteskind sind wir in dem Moment? Und die Volksmenge damals bei Pilatus, bei Jesus, hat sich für Barabbas entschieden. Und Barabbas heißt Sohn des Vaters. Er war ein Mörder. Er war Sohn des Vaters der Lüge. Der Lüge von Anfang an, der Mörder, der gekommen ist, zu morden, zu schlachten. Und wessen Geisteskind sind wir? Weißt du, es gibt nur 2. Es ist Satan, der Vater der Lüge, oder Gott, der Vater der Wahrheit, der Vater Jesu Christi. Entweder Licht oder Finsternis, entweder Liebe oder Hass, entweder Tod oder Leben, entweder gut oder böse. Also es gibt keine Kompromisse. Das ist klar und eindeutig. Und wir müssen auf der Wahrheit stehen, Stellung beziehen, auf der Wahrheit immer mehr erforschen, ihr nachjagen. Und Stellung beziehen auf der Wahrheit, standhaft bleiben, zu Hause sein in der Wahrheit, zu Hause in Jesus Christus. Wer in mir bleibt ohne mich, könnt ihr nichts tun. Und einfach bei der Wahrheit bleiben. Weißt du, früher meine Mutter hat immer gesagt, Lügen haben kurze Beine. Und es stimmt, weil die Lügen, die führen irgendwann zu einer Not. bis zum Tod. Bis zum Tod. Es ist einfach so. Die haben kurze Beine. Und die Wahrheit, ja, das muss ich noch sagen, Lügen sind Sünde. Und Notlügen sind auch Sünde. Und Halbwahrheiten sind auch Sünde. Weil es gibt entweder wahr oder Lüge, aber keine Halbwahrheiten. Es ist so, dass die Lüge echt so knapp an der Wahrheit kommt und wir wirklich klar sein müssen und den Geist der Wahrheit und den Geist der Klarheit immer pflegen müssen und ernähren, dass er uns immer mehr gibt und wir wirklich messerscharf an der Wahrheit sind, um es zu erkennen. Wir kennen die List des Teufels. Ja. Und die Wahrheit ist einzig und klar, eindeutig, ja oder nein, absolut und kompromisslos. Und deshalb muss auch unsere Seele immer wieder geschieden werden, weißt du, durch das Wasserbad des Wortes, durch die Wahrheit des Wortes, durch das Schwert des Wortes muss unsere Seele geschieden werden, damit der Geist ganz klar ist und die Wahrheit immer klarer hervorkommt. Manchmal tut's weh, gell? Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, weil das Wort gilt. Das Wort gilt. Das ist der Maßstab. Und wir sind eindeutig Nachfolger der Wahrheit im Reich Gottes und nicht Nachfolger der Lüge im Reich des Satans. Für uns gibt es kein Wenn und Aber. Allerdings gibt es sehr wohl ein Wenn, dann. Ein Wenn, dann, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Also es ist einfach notwendig, im Wort zu bleiben, damit die Verheißung sich freisetzen kann und wir die Wahrheit erkennen können. Und die Wahrheit finden wir nur in seinem Wort, weil sein Wort die Wahrheit ist. Nicht die Nachrichten und nicht irgendein Schmöker und kein Film und gar nichts, auch kein YouTube-Film, sondern die Wahrheit ist einzig und allein das Wort Gottes. Und zum Beispiel kann der Geist der Wahrheit uns in diese Wahrheit leiten, wenn wir zum Beispiel 2. Korinther 5, 17, was wir alle zu Genüge kennen, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn wir wirklich das in auf unserer Zunge zergehen lassen und dem nachspüren, darüber meditieren und wirklich der Wahrheit aus diesem Wort folgen und es herausfischen, diese Wahrheit, dann erkennen wir, die macht unheimlich frei. Da merken wir plötzlich, wir müssen nichts aus unserem alten Ich irgendwie hervorbringen, irgendwas, oh, jetzt muss ich aber das so machen und jetzt muss ich aber dem glauben und jetzt muss ich das. Nein, alles alte Denken, Tun, alle Angewohnheiten dürfen wir getrost hinter uns lassen. Das ist vergangen, es ist weg. Und dann heißt es, siehe, Neues ist geworden. Weißt du, da ist schon was Neues da. Da ist was geworden. Und wir dürfen unsere Augen aufmachen, um zu erkennen, was neu ist. Wir können in den Spiegel schauen, in die Wahrheit und können unsere neue Identität erkennen, damit wir sehen, wer wir in Wahrheit sind, was Jesus Christus aus uns in Wahrheit gemacht hat. Weißt du, die Wahrheit, der Spiegel, wenn du in deinen Spiegel zu Hause guckst, siehst du nicht immer die Wahrheit. Weil da guckt manchmal so ein Lügner raus, der sagt, oh Mann, wie siehst du heute wieder aus? Dann nimm doch lieber das Wort und schlag das auf und guck, wer du bist. Ich war echt. Auf keinen Fall können wir Pilatus uns dem Geist der Welt beugen. Niemals ist die Wahrheit, was die Menge sagt. Niemals, was die Mehrheit sagt, ist niemals die Wahrheit. Wir können auch nicht uns die Hände in Unschuld waschen und einfach uns umdrehen. Unser altes Ich stellte sich von Natur aus gegen die Wahrheit. Weil wir sind ja von Natur aus der Finsternis geboren oder in die Finsternis geboren. Und Jesus Christus hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis, aus dem Machtbereich der Lügen entrissen und in das Reich der Wahrheit versetzt. Und wenn wir unser altes Ich nicht totlassen, dann kommen immer wieder diese alte Seele, die altgeprägte Seele, die sich gegen die Wahrheit stellen will. Und deshalb das Schwert des Geistes. Wir sind keine Rebellen mehr. Wir beugen uns der Wahrheit. Wir beugen uns unter die mächtige Hand Gottes, damit er uns erhöhen kann. Entrissen dem Machtbereich der Lügen. Jetzt aber seid ihr Kinder des Lichts, aus Gott neu geboren, aus der Wahrheit neu geboren und wir hören seine Stimme. Weißt du, Lüge hat die Macht, uns zu versklaven. Aber die Wahrheit hat die Macht, uns zu befreien, zu segnen und in die Freiheit zu führen. Die Wahrheit führt uns nicht von Pontius zu Pilatus. Sie führt uns in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Deshalb steht fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen. Galater 5,1. Ja, und die Freiheit ist im Gehorsam gegen Gott. Im Gehorsam gegen sein Wort. Im Gehorsam gegen die Wahrheit. Das bedeutet also für uns vollkommene Hingabe an die Wahrheit. Und die Wahrheit, das müssen wir wissen, ist auf dem schmalen Weg. Es ist der Weg der Liebe. Wo die Welt so macht. Aber in ihm, in der Liebe, in der Wahrheit sind wir klar und wanken nicht. Und je mehr die Masse den Lügen glaubt und den Lügen folgt, je enger wird für uns der schmale Weg. Das müssen wir uns bewusst sein. Damit uns auch bewusst wird, wie wichtig das ist, die Wahrheit zu kennen und auf der Wahrheit zu stehen und auf der Wahrheit zu bleiben. Weil heutzutage wird alles in Frage gestellt, was irgendwie der Wahrheit entspricht. Böses wird gut genannt, Gutes wird böse genannt. Es ist echt übel, alles. Gott hat alles gut gemacht, den Menschen sogar sehr gut. Aber jetzt wird die Masse vom Geist der Welt dazu verführt, zu glauben, dass wir, die Geschöpfe, es besser wissen würden als der Schöpfer. Und es ist einfach teuflisch. Ist von Anfang an, wie der Lügner Satan zu Eva gesagt hat, keineswegs wirst du sterben. Du wirst sein wie Gott. Du wirst sein wie Gott. Und es war eine Lüge. Einfach eine Lüge. Eine glatte Lüge. Und wir sollen jetzt glauben, dass wir so neutral geboren sind und uns entscheiden könnten, wie wir leben wollen, was gut ist und was böse ist, so aus uns heraus, ohne uns von irgendjemand etwas sagen zu lassen, sondern wir können einfach entscheiden, wie wir leben wollen. Wir sollen jetzt sogar entscheiden können, welches Geschlecht wir haben wollen. Gibt sogar jetzt mehr, wie Mann und Frau. Alles gegen Gott. Alles gegen den Schöpfer. Weißt du, die Gesundheit preisen sie uns jetzt an als erste Priorität. Hauptsache gesund. Aber das ist nicht die Hauptsache. Weißt du, was nützt es einem, wenn er gesund in die Hölle geht? Aber wir sind die Geschöpfe und wir beeinflussen auch nicht das Klima und das wollen wir auch nicht. Ja, für das Klima ist der Schöpfer zuständig. Und er hat uns auch versprochen, dass solange die Erde besteht, nicht enden wird Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und er steht zu seinem Wort. Weißt du, und der Böse, der Satan, der kommt so listig als Engel des Lichts. Wie ich vorher sagte, ganz, ganz scharf an der Wahrheit. Und er verpackt es alles so schön. Weißt du, das ist so zu deinem Wohl. Zum Wohl der Menschen und zum Wohl aller Menschen, weil Gott liebt alle Menschen. Weißt du, kennst du bestimmt das Sprichwort oder jeder sagt, alles gut, alles gut, alles gut. Gehst irgendwo hin, alles gut. Nix. Nichts ist gut, nur einer ist gut. Nur einer ist gut und er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es hat im 1. Timotheus 2,4 im Wort der Wahrheit steht das geschrieben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er ist der Schöpfer und wir sind die Schöpfe und wir begehren leidenschaftlich die Wahrheit. Wir wollen uns reinigen lassen, damit wir durch und durch wahr werden. Weißt du, wir sollen zur Wahrheit werden, wie er, wie Jesus. Immer ihm ähnlicher. Durch und durch wahr. Wir haben es nötig, uns ständig reinigen zu lassen. Durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit. Damit wir durch und durch wahr werden. Also damit die Menschen erkennen können, die Wahrheit. Um gerettet zu werden. Und es ist so eine Gnade, die wir in Philipper 2,13 gesagt bekommen, er selbst gibt dieses Wollen und das Vollbringen. Weißt du, er hat es in uns verpflanzt, dass wir die Wahrheit wollen, dass wir die Wahrheit begehren, dass wir ihr nachjagen. Hat er in uns gesetzt, dieses Wollen. Weißt du, das wollte ich gar nicht. Aber je mehr ich drin lesen der Wahrheit, je mehr will ich die Wahrheit. Ich will die Wahrheit, weißt du, ich habe genug von den Lügen. Und er gibt das Vollbringen. Und das ist die Wahrheit des neuen Bundes. Er schafft in uns, was ihm wohlgefällt. Wenn wir ihm gehorchen, der Wahrheit uns hingeben. Er macht's, wenn wir uns ihm hingeben. Weißt du, er kommt nicht und sagt, so, jetzt hast du's. Wir haben immer die Wahl, wir sind so frei. Wir sind frei, so frei, die Freiheit zu wählen. Und dann hat er uns eine Waffenrüstung gegeben und mit dieser Waffenrüstung stellen wir uns felsenfest auf die Wahrheit, auf das Wort Gottes. Und Jesus sagt in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Weißt du, und alles wird erschüttert, aber das Unerschütterliche bleibt. Und es ist das Wort Gottes. Und wenn wir uns reinigen lassen, der Wahrheit nachjagen und immer wahr werden, dann sind wir das Wort. Jesus ist das Wort. Und wenn wir ihm immer ähnlicher werden, werden wir immer wortgemäßer. Immer wahrer. Und dann haben wir noch so eine wunderbare Zusage im Psalm 91. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Wahrheit. Weißt du, in der Wahrheit sind wir geschützt. Können wir uns wirklich mit diesem Schirm, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, ist ja deshalb sein, können wir uns immer bildlich so vorstellen, unter dem Schirm, wir halten den Schirm einfach fest, dann bleiben wir immer drunter, weißt du, drunter. Und hier haben wir das Wort und das studieren wir, das lesen wir, das essen wir, das verstoffwechseln wir, das inhalieren wir, wir nehmen es auf, es wird zur Substanz in uns, es wird zur Wahrheit. Und so gehen wir durch diese verkorkste Welt. Frei geleitet vom Geist der Wahrheit. Und wir überwinden das Böse mit dem Guten. Und die Wahrheit ist nicht zu töten. Weißt du, sie war nicht zu töten und sie ist nicht zu töten. Die Wahrheit steht und die Wahrheit hat den Sieg. Und wir sind auf der Siegerseite, Siegerseite. So sehen Sieger aus. Halleluja. Und weißt du, jetzt, wenn du Lust hast, darfst du mit mir. Ich habe so ein, das kam mir, wie ich das alles so Stück für Stück und dann nochmal durch und nochmal durch. Und da gibt es so ein altes Kirchenlied, das habe ich in meinem alten Kirchengesangbuch danach geschlagen und habe gesehen, das ist von 1827. Und jetzt hör zu. Komm, du Geist der Wahrheit, kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein, gieß aus dein heilig Feuer, zünd Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn erkennen kann. Weißt du, das war schon damals so. Und unser Herr Jesus Christus, er hat's uns gegeben, er hat's für uns vollbracht. Wir haben diesen Geist, wir gehen in diesem Geist. Unser Herz ist entzündet, unsere Lippen sind feurig und wir gehen, damit die Prophezeiung von Habakuk 2,14 wahr wird. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit, Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meergrund bedeckt. Weißt du, sie ist da, die Herrlichkeit. Sie ist da. Es ist alles da. Es geht um die Erkenntnis. Es geht um die Erkenntnis. Und wir müssen alle die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit erkennen, dass sie sich freisetzt, dass die Herrlichkeit sichtbar wird, dass die Menschen in der Welt die Herrlichkeit Gottes erkennen können. Stellt euch auf die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, Wahrheit. Wir wissen, was die Wahrheit ist. Wir fragen nicht mehr, was ist die Wahrheit, sondern wir wissen es einfach. Und in der Wahrheit zu leben, ist auch anziehend. Ja? Also ich habe das zuletzt erst wieder erleben dürfen. Ich habe es ja vor kurzem mal erzählt mit meinem Opa, ja? Da wo die ganze Familie dann irgendwie mich immer komisch dargestellt oder komisch angeguckt hat. Und dann doch, wo es soweit war mit meinem Opa, durfte ich da beten und da kamen sie alle. Und jetzt durfte ich vor kurzem das Gleiche erleben mit meiner Schwester. Wir haben eigentlich nicht viel Kontakt, aber da ist was mit ihrem Freund dann passiert. Der ist dann auf Intensiv gekommen. Und dann kriege ich doch tatsächlich eine WhatsApp von meiner Schwester, ob ich nicht mal beten könnte für ihren Freund. Ja. Und man denkt sich so über die Zeit hinweg, es kommt bei den Leuten gar nicht so an. Ne? Also, aber allein das Gehen in der Wahrheit, allein dieses Vorleben, in der Welt, die haben, teilweise geht es ihnen vielleicht noch gut, ja, aber es kommen Herausforderungen und viele in der Welt wissen gar nicht, wie sie damit umgehen können. Und sie brauchen diese Wahrheit von dem, was Irme einfach erzählt hat. Sie brauchen diese Liebe, sie brauchen das einfach, weil es die Welt nicht bieten kann. Die Welt kann nur Angst und jeden Tag irgendwas anderes, ist irgendwie was anderes. Aber nur bei Jesus hast du diese Konstante. Ja, da, nur bei Jesus hast du es auf das, wo du dich stellen kannst. Und die Menschen rufen da danach. Und das war einfach so auch eine Ermutigung, die möchte ich euch einfach weitergeben, auch für euch. Auch wenn ihr in eurer Familie seid oder wo auch immer, wo ihr denkt, hey, das hat gar keinen Einfluss. Allein euer Vorleben, allein dieses Gehen mit Jesus hat Einfluss auf eure Familie, hat Einfluss auf eure Umgebung, auch wenn ihr es nicht gleich seht. Hört nicht auf da damit, na, verzagt nicht oder irgendwas oder werdet entmutigt. Nein, geht einfach mutig vorwärts in diesem Weg der Wahrheit und ihr werdet merken, irgendwann kommen sie von alleine. Weil sie brauchen, weil sie Jesus einfach brauchen, weil es die Welt einfach nicht gut machen kann. Aber Jesus kann es gut machen. Ja, und als Zeugnis da einfach, ja, der kam dann am nächsten Tag gleich wieder von der Intensivstation wieder runter und meine Schwester auch, die war ganz aufgelöst, aber die konnte dann nach dem Gebet, konnte die einfach ruhig auch schlafen und die hat sich dann nochmal bedankt und hat gemeint, das Gebet hat wirklich was gebracht, ja, und so kenne ich das gar nicht von ihr und hat mich einfach auch nochmal ermutigt und da wollte ich euch einfach auch noch ermutigen. Hat gerade super gepasst. Genau, und dann dürfen wir jetzt noch eine Sammlung einnehmen. Wir haben ja gehört, wir dürfen freudig geben und wir dürfen sehen und wir dürfen dann auch wieder ernten. Deswegen die Gelegenheit hier wirklich zu sehen. Genau, ihr habt die Möglichkeit mit der Verpflichtungserklärung, ihr am Livestream habt die Möglichkeit über Überweisung, PayPal oder per Visa-Karte zu geben und fragt wirklich den Heiligen Geist, was darf ich geben, was soll ich geben, tut es dann auch, klappt wirklich das Vertrauen in ihm und macht es dann auch und ihr werdet wirklich merken, dass Gott es auch wieder belohnt, ja, und dass Segen letztendlich auch wieder zurückkommt. Genau, fragt den Heiligen Geist und ansonsten können wir dann gerne die Eimer dann rumgeben lassen. Und wir hatten noch ein passendes Zeugnis, gerade vom 10. Wenn du möchtest, kannst du es kurz erzählen. Genau. Okay. Ja, es ist ziemlich frisch. Und zwar ich habe das auch manchmal so mit meinem Verstand, der funkt mir manchmal dazwischen. Und es war mal wieder ein bisschen knapp, das war so September letztes Jahr. Und dann habe ich gesagt, so, der 10. muss weg. Na, so richtig. Ja. Ja, will doch. Okay, ich ziehe das Ding durch. Und sofort kam der Einknick. Ja, ich kann das jetzt nicht alles ausbreiten. Ich habe nur plötzlich gemerkt, ups, jetzt wird es verdammt eng. Und da habe ich habe gemerkt, ich habe gezweifelt. Und mein Verstand, der wollte einfach nur wieder bocken. Und ich sagte, okay. Aber ich sagte, jetzt sind 4 Wochen um. Jetzt gehst du zur Bank gegen deinen Verstand und tust den 10. wieder ganz schön brav. So als Dauerauftrag. Ne? Die Antwort kam echt bei Fuß. Ne? Zunächst war es C. Es ging ums Wohngeld. Ja? Normalerweise kriege ich, der Antrag muss dann bis Ende Juli raus sein. Meistens im September habe ich dann mein Wohngeld gehabt. Und dann hat sich das gezogen. Dann sage ich, ruf dich mal an. Da sagt die, ja, wir werden spätestens bis im April werden wir Ihren Antrag bearbeiten können. Okay, habe ich geschluckt und habe gesagt, Herr, es schmeckt alles so, als wenn du da irgendwie drin wärst. Gut. Ja, jetzt ist der April ja da. Und ich weiß es bis heute nicht. Ich kann rechnen und rechnen, wie ich will. Dann sind ja Bayern ja von August bis April. Und ich habe vorher 136 Euro gekriegt und jetzt kriege ich monatlich, wurde es erhöht auf 245 Euro monatlich. Ne? Monatlich. Und ich habe eine Nachzahlung gekriegt von über 2000 Euro, wo ich nicht weiß, ich habe das versucht zusammenzurechnen, kann man ja ausrechnen, es passt nicht. Ich komme nicht auf die 2000 und Pico. Ja? Da habe ich gemerkt, wie Gott wirklich sagt, prüfet mich. Das ist mir so durchgegangen. Ja? Und ich habe gesagt, und ich lasse mich mal auf diese Prüfung ein. Und ich könnte jetzt ein ganzes Buch erzählen von solchen Situationen, wo Gott eingegriffen hat, mich so versorgt hat, dass es wirklich dieses Prüfen lohnt sich, Leute. Wenn es auch manchmal erst unten durchgeht. Verstandesmäßig. Ja? Aber der Sieg kommt. Amen.